Kapitel 8 Faust will heiraten. So lebt Faust viele Jahre lang. Er isst und trinkt, auch Frauen hat er. Er hat Spaß mit seinen Freunden und macht ab und zu eine Reise. Doch eines Tages sieht Faust ein junges Mädchen vor seinem Fenster vorbeigehen. Teufel, sagt er. Ist die hübsch, die Kleine? Ihre Augen leuchten blau, ihr Haar ist blond wie Gold und ihre Figur. Er fragt Mephistopheles nach ihr. Ach die, antwortet der. Das neue Dienstmädchen deines Nachbarn, ja die. Was? Nun, die ist nichts für dich. Die geht jede freie Minute in die Kirche. Ach was. Am selben Abend noch wartet Faust vor dem Haus auf das Mädchen. Es kommt gerade aus der Kirche. Junge Dame, darf ich Sie zu einem Glas? Bin keine Dame, sagt sie. Und ich trinke nicht. Gute Nacht, mein Herr. Am nächsten Tag versucht er es wieder. Fragt sie, woher sie kommt und wie sie die Stadt findet. Sie antwortet nur kurz und geht weiter. Am dritten Abend will Faust ihr etwas schenken. Ein Armband aus Gold. Aber nein, mein Herr, was denken Sie? Fragt sie ihn. Dafür wollen Sie sicher etwas von mir. Nur einen Kuss. Um Gottes Willen, sind wir verheiratet? Verheiratet? Ein Küsschen? So ein hübsches Mädchen wie du, das hat doch sicher einen Liebsten, oder? Hab keinen Liebsten und küss auch keinen. Erst nach der Hochzeit. Auch in dieser Nacht kann Faust nicht einschlafen. Heiraten? Heiraten will sie. Das gibt es nicht. Doch beim Frühstück denkt er, na ja, dann heirate ich sie. Und schon steht Mephisto neben ihm. Mein lieber Faust, denk an den Pakt. Heiraten ist dir verboten. Das mit dem Heiraten, das ist eine Idee von dem da oben. Und sieh dich doch um. Sind verheiratete Leute vielleicht glücklich? Sie streiten den ganzen Tag. Der Mann darf nicht mehr trinken, muss immer arbeiten. Und sie putzt und wäscht und schimpft und wird dick und alt und hässlich. Faust denkt an die Familien in der Nachbarschaft. Ganz Unrecht hat er nicht, der Mephistopheles. Aber dann denkt er wieder an das schöne junge Mädchen. Ach was, geh mir zum Teufel mit deinen Verboten. Wenn ich heiraten will, dann heirate ich und damit basta. Dann geht er nach oben in sein Studierzimmer. Doch nur wenige Minuten später kommt ein Gewitter auf. Der Wind wird immer stärker. Fenster zerspringen. Dann sieht Faust Feuer im Zimmer. Feuer! Er läuft aus dem Zimmer, aber das Feuer steht im ganzen Haus. Die Haustür geht nicht auf. Er kann nicht hinaus. Da, wie von einer großen Hand gepackt, fliegt Faust durchs Zimmer und fällt auf den Boden. Vor ihm steht der Teufel. Groß und schwarz und mit roten Augen. Komm mit, Faust, es ist vorbei, schreit er. Aber bitte, Herr Teufel, 24 Jahre steht im Pakt, es ist noch zu früh, antwortet Faust. Im Pakt steht das, wie? Lacht der Teufel. Und was steht noch im Pakt, Magister Faust? Nun? Nun? Da steht, ich soll nicht in die Kirche gehen und keine Predigt anhören und... Und? Schon gut, ich habe verstanden. Heiraten darf ich auch nicht. Ich will's auch nicht tun. In Ordnung? Der Teufel lacht laut und ist nicht mehr zu sehen. Es brennt auch nicht mehr im Haus. Das Gewitter ist vorbei. Mephistopheles steht neben Faust und gibt ihm die Hand. Steh auf, Faust. Der war wohl böse, wie? Fragt Faust. Naja, wenn du ihm mit heiraten kommst. Aber wir verstehen dich ja auch. Die Frauen hier in Wittenberg sind ja wirklich nicht so schön anzusehen. Und da hast du dich in so ein junges Mädchen verliebt. Aber ich habe da eine Idee. Was für eine Idee? Gibt es nicht eine Frau, die du gerne haben möchtest? Wie? Eine Frau? Ich weiß nicht. Nein. Aber du suchst eine Frau. Wie soll sie denn sein? Klug natürlich. Ach, Faust. Und schön. Sehr schön. Die schönste von allen. So schön wie Helena von Troja. Und diese Helena selbst? Nun. Da steht sie schon vor ihm. Helena, die schönste der Schönen. Sie trägt ein Purpurkleid. Ihre Haare sind goldblond und gehen bis ans Knie. Aus schwarzen Augen sieht sie Faust an. Faust, endlich! Sagt sie leise. Nun bin ich dein. Er nimmt sie in den Arm. Mephistopheles ist nicht mehr zu sehen. 9 Monate später bekommt Helena ein Kind. Es ist ein Junge. Faust gibt ihm den Namen Justus Faust. Ein Sohn, denkt er. Der Sohn des Teufels. Eines Tages, Faust ist allein zu Hause, steht ein Junge vor der Tür. Er ist schmutzig, seine Kleidung zerrissen. Er steht da und singt ein christliches Lied. Bitte, sagt er dann. Haben Sie etwas zu essen für mich? Faust sieht ihn an. Oft kommen Bettler an die Tür und Faust gibt nicht immer etwas. Doch dieser hier ist anders. Er sieht intelligent aus. Faust bittet ihn herein. In der Küche stellt er ihm Brot und Wurst auf den Tisch. Wie alt bist du denn? Fragt er. Ich bin 13, Herr, antwortet der Junge. Und deine Eltern? Mein Vater ist Pfarrer, aber er hat mich oft geschlagen, immer wieder. Da bin ich weggelaufen. Gut gemacht, sagt Faust. Wenn du willst, kannst du hier bleiben. Ich brauche eine Hilfe im Haus. Und jetzt geh dich erstmal waschen. Wie heißt du eigentlich? Wagner. Faust gibt ihm Kleidung und ein Zimmer neben seinem. Erst lässt er ihn einfache Dinge im Haus und im Garten machen. Aber der Junge kann lesen und schreiben, auch etwas Latein. Faust lässt sich von ihm auch bei den Büchern und Experimenten helfen. Der Junge lernt schnell. Er stellt niemals dumme Fragen und erzählt niemandem etwas von dem, was er da zu sehen bekommt. Auch Mephisto macht ihm keine Angst. Das ist der Richtige, denkt Faust. Jetzt hat Faust einen Famulus. Schon nach kurzer Zeit hat er ihn sehr lieb gewonnen. In seiner Freizeit sitzt Wagner in seinem Zimmer und schreibt. Was schreibst du da? Ihre Abenteuer schreibe ich auf, Herr. Die Welt muss wissen, wer Johann Faustus ist. Aber erst nach meinem Tod, sagt Faustus. Er freut sich. Er wird in die Hölle fahren, aber er wird berühmt werden. Und noch etwas, Herr, sagt Wagner. Ich will so werden wie Sie. Nun, mein Lieber, lerne alles, was du hier lernen kannst. Studier die Bücher über Schwarzkunst in meinem Zimmer. Aber so werden wie ich, das ist keine gute Idee. Und er erzählt Wagner von seinem Pakt mit dem Teufel. Diesen Pakt will der Junge nicht schließen. Doch er bleibt Fausts treuer Famulus.